Stadt voller Drogen. Junkies im Ghetto wollen runter vom LS, also rauchen sie Schore. Wir rauchen nur Bombe, dafür große. Lehn dich zurück, rauch dich stoned, es geht los jetzt. Po naszym oceu svakom klubu koluđaci. Hrvati, Afrikanci, stranci, kriminalci. A vi ste paci, aj do banke pa se vrati. Vlati pa se ruga, ja se rugam kad ti platiš. Mrkla noć, krepufa se pomlatili dva, tri. Kvartaša sad se čuju policajci. Pljuje nam po naciji, ruga se i mlati. Al pamti, u civilu kada bude će nam plati. Ljudiš ako batiš, al tiš ule do somatis. In meine Gegend hörst du türkisch und kroatisch. In einer Gegend, wo man wütet auf den Status. Hey, so originale Brale, nur damit es klar ist. Der Hase aus Karlsruhe ist harziges Dog. Die Fassade ist oben, doch die Lage ist so. Kleine Kanaks wollen ein paar davon ein paar Dingern groß. Doch der Preis, den sie zahlen, ist normal viel zu hoch. Sie sind broke, home of co, alles läuft von Anfang an. 60 Euro auf den Gramm für 90 an den Mann. Sie hängen die Träume an den Nagel, malen den Teufel an die Wand. Sehen weit und weit nur Nebel, denn der Preis war ihre Seele. Jeder weiß es, alle sehen's, alle wollen's, nur einer kann. Sie tragen in den Genen einen räuberischen Drang. Plus gezeichnet von Problemen und von häuslicher Gewalt. Keine Fackelt hier, mein Sohn. Falscher Traum von uns ist knallt. Wo ich wohne, ist es kalt, doch kein Viertel Boom Bass. Du bist kein Rapper, nur weil du ein Mikrofon hast. Du bist ein Rapper, der das Mikrofon hast. Oder wieso wirst du sofort vor dem Mikro so blass? Kann das kommen mit nem gerippten halben Kilo Dope an? 4 Mille, wir bringen es, 3 Mille Holz ab. Poesie und Flow, das unterscheidet unsere Strophen. Du weißt doch diese weihrauchige Note, ich bin Haze.